heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Das ist mein Geduldsfaden, der ist gerade gerissen. We'll be right back.